Nummer 4. Sie hören eine Ansage im Kaufhaus. Liebe Kundinnen und Kunden, in unserer Backwarenabteilung haben wir nur heute ganz besondere Angebote für Sie. Vollkornbrot in Scheiben, das 500-Gramm-Paket für nur 1 Euro. Brötchen, laufend frisch aus dem Ofen, 3 Stück für nur 50 Cent. Frischen Apfel- und Kirschkuchen, das Stück für nur 75 Cent. Und für die Kaffeepause in unserem Stehkaffee, eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen nach Wahl für nur 1,50 Euro. Probieren Sie unsere leckere Schwarzwälder Kirschtorte und gönnen Sie sich eine Ruhepause in unserem Kaufhaus. Nur bei uns. Greifen Sie zu.